Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Wiesendorf Avenue. Und herzlich willkommen zu einer neuen seltsamen Ausgabe des Dialekten-Podcasts, des fauvistischen Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und das, was ihr gerade gehört habt, heißt Sevdalinka und ist die klassische Volksmusik oder Volksmusiksform oder wie man das auch nennen kann, von Bosnien und Herzegowina. Und ist eigentlich das Einzige, das wir so richtig patentiert haben, denn das stammt wirklich von uns. Sevdalinka wird geschrieben, ihr könnt es auf meinem Blog nachlesen. Die Gruppe, die ihr gehört habt, ist Mostar Sevdah Reunion. Ist eigentlich eine zeitgenössische Gruppe, denn Sevdalinka stammt ja aus früherer Zeit. Und zwar kommt das Wort, also der Name Sevdalinka, kommt von einem Wort, das heißt Sevdah. Und Sevdah, das kann man in Deutsch nicht übersetzen, denn ihr habt das Wort nicht. Es geht um Liebe und um Gefühle. Und zwar um diese eine Emotion, die ihr empfindet, wenn ihr liebt. Und zwar, man kann sagen, ja, ich liebe. Aber egal, ob diese Emotion erwidert wird, nicht erwidert wird, ob ihr sie versteckt haltet, ob es jeder weiß und alle sich drüber lustig machen, egal was. Also diese Emotion, wenn man diese Liebe spürt oder wenn jemand anderes diese Liebe spürt und ihr kennt das und ihr singt darüber, das heißt dann Sevdah. So in etwa. Also es ist schwer zu beschreiben. Wir haben so 5, 6, 7 Wörter im Bosnischen, die man in keine andere Sprache wirklich übersetzen kann, also keine westliche Sprache. Im Osten gibt es das. Ein anderes Beispiel, nur mal ganz kurz abzuschweifen, denn ich mag ja Abschweifungen. Das Wort Rachat. Das ist ein Wort, das würde man irgendwie im Deutschen als glücklich und ruhig und entspannt empfinden, also so übersetzen können. Aber Rachat wirklich, zum Beispiel, wenn man seine Arbeit fertig gemacht hat, dann dieses Gefühl des Wohlbefindens ist Rachat. Wenn man seine Zigarette morgens angezündet hat, also ist für die Raucher, und man sitzt am Fenster oder trinkt einfach seinen Tee und seinen Kaffee und ist glücklich, dass man existiert, egal, wenn man in 15 Minuten zur Arbeit muss, aber dieser Moment, also wieder, man könnte es irgendwie als Wohlbefinden bezeichnen, aber das ist Rachat. Wenn man Wohlbefinden hat, hat man trotzdem irgendwie Hintergedanken und die Zukunft und Vergangenheit existiert. Wenn man aber Rachat hat, dann gibt es das nicht. Gott, heute will meine Zunge nicht, wie ich will. Naja, auf jeden Fall. Die Gruppe, die ihr gehört habt, Mostar Sevdah Reunion, wie schon der Name sagt, die stammen aus der Stadt Mostar. Müsste jedem bekannt sein, die alte Brücke von Mostar ist vielleicht sogar die bekannteste Stadt Bosniens, noch bekannter als Sarajevo, wobei, egal, auf jeden Fall beide Städte richtig schön und die Gruppe sehr, sehr gut. Die haben sich vorgenommen, eigentlich diese alten Lieder, die Sevdalinkas, wieder neu aufzunehmen in einem etwas anderen Rhythmus, also ein bisschen schneller als vorher. Und ich habe die lieben Leute angeschrieben und die lieben Leute haben mir zurückgeschrieben und ich darf sie euch heute vorstellen. Und das werde ich auch gleich tun am Ende der Sendung, denn die wird nicht lange dauern, denn ich muss in 5 Minuten los. Das heißt, das alles wird später geschnitten und ins Internet gestellt, denn 2 Freunde von mir haben eine Ausstellung und machen ein Performance zur Einweihung der Ausstellung oder so. Keine Ahnung. Also, ich kann euch einen Rat geben. Schafft euch Künstlerfreunde an. Also ich bin selber ein Künstler und nächsten Montag, das heißt nicht morgen, denn also heute ist Sonntag, das heißt nicht morgen, sondern morgen in einer Woche habe ich eine Ausstellung, dann werden die meisten Leute, die ich kenne, auch kommen. Und es ist super, Künstlerfreunde zu haben, denn dann habt ihr immer Ausstellungen parat und Performance und Theatersachen, kleine Konzerte und sowas. Also schafft euch Künstlerfreunde an, die sind immer gut. Gut, was gibt's noch? Also ich gehe gleich zum Performance. Ich freue mich schon drauf. Es ist kurz vor 7, um 7 Uhr fängt's an. Ich habe ja das Glück, nicht sehr weit vom Stadtzentrum zu wohnen. Daher brauche ich nicht wirklich viel Zeit, daher kann ich noch ein bisschen quatschen. Also was gab's heute noch? In Bosnien sind heute Wahlen. Ich habe gewählt. Ich war ja irgendwann mal in der Sozialdemokratischen Partei hier in Bosnien und seitdem haben die meine Nummer und die rufen mich dann immer wieder mal an, wie zum Beispiel vor ein paar Tagen, um mich zu informieren, dass es Wahlen gibt, wobei die ganze Stadt vollgeklebt ist mit Plakaten, wen man wählen soll. Dann haben die mich nochmal angerufen, um mir zu sagen, wo ich wählen kann und wo ich wählen darf und mich zu bitten, ob ich sie wählen könnte. Gut, Schreck, wenn man so ankommt, dann, ich wollte die vielleicht sowieso wählen, keine Ahnung, aber auf jeden Fall, man fragt sowas nicht, insbesondere nicht per Telefon, was soll der Quatsch? Gut, dann haben die mich heute früh angerufen, um mir nochmal zu sagen, dass es Wahlen gibt. Da fingen die mir an, schon auf die Nerven zu gehen und ich dachte mir fast schon, gut, hätte ich für euch wählen wollen oder was weiß ich, was auch immer, ich bin schon kurz davor, es nicht mehr wollen zu tun. Zu tun wollen, kann man das sagen? Naja, egal, also scheiß auf Grammatik und sorry für die bösen Wörter, die ich hier benutze. Auf jeden Fall, ich habe gewählt und vor ein paar Minuten fing ich an, die Sendung aufzunehmen und was passiert? Ein Telefon klingelt. Und da habe ich leider nicht auf die Pause gedrückt, sondern auf Löschen. Super. Also den Text nochmal aufgenommen. Naja, egal. Ist so geworden, wie ihr das jetzt gehört habt. Der andere war höchstwahrscheinlich besser. Kleiner Scherz. Auf jeden Fall, die haben mich wieder angerufen, um mich zu fragen, ob ich gewählt habe. Leute, was soll der Scheiß? Also schon wieder dieses Wort. Entschuldigung, was soll der Quatsch? So, Quatsch ist besser. Also, ich werde wählen, für wen ich will und ich werde wählen, ob ich will. Ich war ja mal ein Mitglied, aber seitdem ich kein Mitglied mehr bin, streicht bitte meine Daten raus. Gut, ihr jetzt in Deutschland könnt nichts mehr dafür, aber ich wäre am liebsten bei den Grünen, das haben wir aber in Bosnien nicht, die Grünen gibt es hier nicht. Dafür haben wir aber Sevdach und dafür haben wir Sevdalinka und für all die, die wirklich schöne Musik mögen, sollten sich dieses Lied jetzt mal zur Hälfte anhören. Ich kann ja nicht das ganze Lied draufstellen. Und noch besser wäre es, lernt Bosnisch, liebe Leute, denn dann könnt ihr die ganzen Sevdalinkas hören. Und das sind so schöne Texte über Liebe, die geglückt ist oder die nicht geglückt ist, über das Verheiratensein. Da gibt es auch, was weiß ich, einen Text zum Beispiel über einen Bosnier, der so verliebt war. Der hat als Pferdehufmacher gearbeitet und der fing an, seine Arbeit in Mitternacht anzufangen. Denn er war sowas von verliebt, dass die Liebe ihn so blind gemacht hat, dass er nicht mehr wusste, wann Tag und wann Nacht ist und es war ihm auch scheißegal. Und er sagt auch zu seinem Chef, lass mich in Ruhe, ich bin verliebt, sie will mich nicht und was geht dich an, wann ich arbeite, Hauptsache ich kriege die Arbeit fertig und so. Also ganz, ganz schöne Texte. Also liebe Leute, Bosnisch lernen und Sevdalinka hören. Und hier sind die Unglaublichen, die sehr, sehr emotional vollen, die Genialen und die super Musiker aus Mostar. Die geben höchstwahrscheinlich auch in Deutschland Konzerte, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Die haben es auch in Frankreich gemacht und England. Also gibt es die höchstwahrscheinlich auch irgendwann mal in Deutschland. Ich gebe euch auf jeden Fall alle Daten auf robenvagabund.blogspot.com mit sehr viel also ich liebe diese Geräusche, die jeden stören. Wenn nicht, dann wäre das ja kein fauvistischer Podcast. Also, hier sind die Mostar Sevda Reunion mit dem Lied, ihr könnt es auf meinem Blog herausfinden. Viel Spaß, liebe Leute, und wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge mit der Gruppe, wieder mal aus dem Balkan. Und zwar die Gruppe heißt Major, darüber aber nächstes Mal. Also, viel Spaß, Mostar Sevda Reunion, liebes Deutschland. Da joj nosi konure, da mi draga voli.